Nur noch kleine Teile Deutschlands waren unbesetzt. Aber Joseph Goebbels forderte am 21. April 1945 die Berliner zum Durchhalten und Weiterkämpfen auf. Im Hintergrund seiner letzten Rundfunkansprache sind deutlich die Einschläge der sowjetischen Artillerie zu hören. Meine Berliner Volksgenossen und Volksgenossinnen, am vergangenen Sonntag begannen die Bolschewisten ihre Großoffensive an der Oderfront. Berlin ist ihr Ziel. Die Eroberung der Reichshauptstadt soll Stalin eine wichtige Trumpfkarte im politischen Spiel der Alliierten in die Hand geben. Damit ist der Kampf um die Reichshauptstadt ein Kampf um Deutschland und um Europa geworden. In heldenhafter Abwehr haben unsere tapferen Divisionen und Volkssturmmänner in den vergangenen Tagen den Sowjets schwerste Verluste zugefügt. Ihr aufopferungsvoller Einsatz hat jedoch nicht verhindern können, dass die Bolschewisten an die äußeren Verteidigungslinien der Reichshauptstadt herangekommen sind. Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. Verteidiger Berlins, auf euch sind die Blicke eurer Frauen, eurer Mütter und eurer Kinder gerichtet. Sie haben euch ihr Leben, ihr Glück, ihre Gesundheit und ihre Zukunft anvertraut. Ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Mit der militärischen Verteidigung der Reichshauptstadt wurde Generalleutnant Reimann beauftragt. Er ist Träger des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Seiner in diesem Kriege oft bewährten Führung können sich alle Soldaten und Volkssturmmänner bedingungslos anvertrauen. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen, sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten. Unser Ziel ist die Freiheit unseres Volkes und ein Reich der sozialen Gerechtigkeit in einer kommenden glücklichen Zukunft. Nur 4 Tage später, am 25. April 1945, trafen sich sowjetische und US-amerikanische Truppen bei Torgau an der Elbe. Damit war die letzte Hoffnung einiger führender Nationalsozialisten, Sowjets und Amerikaner in geheimen Friedensgesprächen gegeneinander ausspielen zu können, zerstoben. Bringt Ihnen der amerikanische Rundfunksender in Europa jetzt eine Sondersendung anlässlich der Vereinigung der angloamerikanischen und der russischen Streitkräfte auf deutschem Boden. Wir stehen hier auf diesem Kontinent. Und wo wir stehen, bringt uns niemand mehr weg. Und so sprach einmal Adolf Hitler. Heute aber hat nun das entscheidende Ereignis dieses Krieges stattgefunden. Amerikanische und russische Streitkräfte sind auf deutschem Boden zusammengetroffen. Nachdem sie so lange getrennt marschiert sind, werden sie jetzt die Überreste der Nazi-Wehrmacht vereint schlagen. Dies ist ein weltgeschichtlicher Augenblick. Die ganze zivilisierte Menschheit hat seit Jahren auf diesen Augenblick gewartet. Nun, da er gekommen ist, ist es schwer, ihn in seiner ganzen Größe zu erfassen. Durch was für unendliche Leiden musste die Menschheit gehen? Was für gewaltige Opfer musste jeder Einzelne bringen in Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika, damit dieses Ereignis Wirklichkeit werden konnte? Die Vereinigung der Männer von Texas und Michigan und Kalifornien mit den Männern von Weißrussland und Georgien und der Ukraine. Die Vereinigung im Herzen Nazi-Deutschlands. Freiheit.